Riego-Hymne. Sie wurde 1820 als Marschlied für das heilige Bataillon des Generals und Revolutionärs Rafael del Riego geschrieben und gilt seither als die spanische Marseillaise. 1931 wurde das Lied die offizielle Hymne der Zweiten Spanischen Republik. Besingt mit Stolz und Ehrfurcht die tapferen Kameraden, die auf den Barrikaden gefallen für Madrid. Die Menschheit wird staunen beim Klang unserer Lieder und sehen in uns wieder die wahren Söhne des Pitt. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Leid. Riego sei Vorbild, er wusste zu wagen, in Urenkeltagen wird leuchten auch sein Mut. Er wagte zu kämpfen, besiegte die Knechte der pfäffischen Mächte, vertrieb die Bourbonenbrut. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit, wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Eid. Herbei zu den Waffen, nur sie können noch richten, nur sie können vernichten, Verbrechen, Gewalt und Betrug. Und so hat wohl immer ein Volk kämpfen müssen, dem die Geduld gerissen, der Tag der Freiheit schlug. Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit, wir siegen oder